Ausrufezeichen hier, so ein Ausrufezeichen. Der Lautsprecher hat jetzt nicht. Prüfen Sie Ihren Anschluss. Okay, wenn man mich aber hört, ist ja gut. Genau. Amen. Kann jemand nochmal lesen auf Schlachter, bitte? Schlachter. Das war Schlachter, was ich gelesen habe. Ah, das war Schlachter? Mhm. Okay, lest nochmal, bitte. Nun hat Frau Gott über die Zeiten der Unwissenheiten hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Endkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus dem Tod auferweckt hat. Amen. Ich hatte den Vers anders in Gedanken, deswegen habe ich gedacht, das wäre kein Schlachter gewesen, aber gut, sorry. Genau. Es gab eine Zeit, wo Gott sagt, diese Zeit war eine Zeit, es war eine Zeit der Unwissenheit. Es gab eine Zeit der Unwissenheit, wo die Menschen halt Dinge getan haben, wo sie nicht wussten, was sie tun. Unwissen, die hatten keine Information, die hatten keine Bibel, die hatten keine Evangelium, kein Tora, die hatten kein Pastor, also kein Gemeindepastor, der gesagt hat, ey, hier, das steht, das hier steht geschrieben, mach dies, mach das. Abraham zum Beispiel, in Abrahams Zeit gab es keinen Pastor, der ihm gesagt hat, oder keine Gemeinde, der ihn geleitet hat, wo er das Wort Gottes empfangen hat. All die Menschen im Alten Testament hatten begrenzte Informationen im Vergleich zu dem, was wir heute alles besitzen. Na, die Bibel, die damalige Schrift war sehr begrenzt und die Menschen hatten sich auf die Propheten verlassen. Ja, und dass die Propheten als Mittler sozusagen, als Mittler zwischen Mensch und Gott gehandelt haben. Das, was dann die Propheten gesagt haben, ist dann gefolgt. Aber keiner geht dann hier zurück und sagt, okay, ich schlag mal irgendwo nach, stimmt das überhaupt? Jeder musste daran glauben. Ein Hiob hat hier seine Kinder, hat er selber Fürbitte gemacht. Die Kinder hatten keine persönliche Beziehung mit Gott. Hiob hat das selber übernommen, weil er wusste, wenn er das nicht tut, dann machen die das nicht. Gott hat sich immer eine Person, und es war immer eine Person, der da zur Verfügung stand, und durch diese Person konnten die anderen Menschen von Gott empfangen. Das waren die Zeiten der Unwissenheit, sagt Gott hier. Das heißt, diese Zeit der Unwissenheit hat Gott hinweggesehen. Jetzt, also unsere Zeit, jetzt aber, gebietet er alle Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat. Das heißt, er hat die Bedeutung der Zeit, ne? Es hat die Zeit, das bedeutet, die Semantik der Zeit ist, die Bedeutung heißt, dass wir eine bestimmte Zeit, begrenzte Zeit haben und Gott hat eine Zeit festgelegt, wo er die ganze Welt richten wird. Ja, das heißt, die Bedeutung von der Zeit, die sagt uns, in der Bibel sagt uns Gott, ich habe eine Zeit festgelegt. Es gibt eine Deadline. Es gibt eine Deadline. Das bedeutet Zeit. Die Zeit heißt nicht einfach, okay, wir können, halt, ich mache mein Leben, gestalte mein Leben so, du gestaltest dein Leben so, und dann gucken wir einfach, you only live once, ne, also YOLO und so, lebt dein Leben, leben und leben lassen, ne? Nee, Gott sagt hier, heiligte, indem er ihn aus dem Toten auferweckt hat. Ja, das heißt, Gott sagt uns, es gibt eine Deadline. Das heißt, wenn wir die Zeit an, wenn wir uns die Zeit angucken und sagen, welche Sinn, welche Semantik, welche Bedeutung hat die Zeit? Oh, die Zeit ist begrenzt und es gibt eine Deadline. Das heißt, das bedeutet die Zeit. Das sagt uns die Zeit in der Bibel. Die Zeit sagt uns, wir sind klein, Gott ist groß, Gott hat einen Tag festgelegt und es gibt eine Deadline, dass jeder Buße tun sollte, weil Gott hat vor, die Welt zu richten. Ja, er hat vor, die Welt zu richten. Das heißt, wenn wir die Zeit irgendwo lesen, irgendwo an der Wand oder so, oder im Wald, wie es irgendwo hin, was jetzt irgendwo steht, auf dem Baum steht Zeit, wenn wir das lesen und die Bibel aufschlagen, können wir sehen, dass wir uns die Statistik angucken und sagen, okay, es interessiert uns nicht so viel, ist das Statistik, ist aber auch zwar auch seine Bedeutung, aber da gucken wir uns Syntax an, okay, auch gut, das ist auch gut zu wissen, aber die Bedeutung der Zeit ist sehr wichtig, die Semantik der Zeit ist sehr wichtig, weil damit wissen wir, dass es sehr wichtig ist, diese Zeit oder Zeit nicht damit zu verschwinden, alles andere außer Jesus Christus anzunehmen, auch alles andere außer das Königreich Gottes zu suchen. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird kommen. Damit wir die ernste Lage sehen, damit wir sehen, ah, es ist ernst, Leute. Es ist nicht einfach, du lebst, du stirbst und alles vorbei, sondern Gott möchte die Welt richten. Und er hat einen Tag festgelegt. Das ist die Semantik der Zeit. Okay, jetzt gehen wir zur Pragmatik. Ja? Ja, der Teufel hat es verstanden, oh, es gibt einen Tag, wo ich keine Chance mehr habe, wo alles vorbei ist. Ich muss so schnell handeln, ich muss anfangen, mein System aufzubauen, anfangen, die Menschen zu verführen, anfangen, die Menschen zu beeinflussen, dass sie bloß nicht Richtung Jesus Christus gehen, schön logisches Denken benutzen, schön menschlicher Verstand, wissenschaftlich, alles ohne Wissenschaft läuft nichts. Ja. Der Teufel hat die Semantik der Zeit verstanden. Er hat gesagt, das Wort Gottes sagt uns, dass er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Er hat Zorn. Denn der Teufel ist zu euch heraufgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Das ist die Semantik der Zeit, Leute. Semantik ist, die Bedeutung ist, wir haben ein Deadline. Der Teufel hat gesehen, er hat nicht mehr viel Zeit. Er hat nur wenig Zeit. Und die Menschen da draußen auch. Diese Zeit, die der Teufel hat, ist genauso wie die Zeit, die wir hier haben. Ne? Alle haben jetzt dasselbe Auto. Alle haben Wann will ich Buße tun und in Jesus Christus als die Wahrheit annehme, als mein Herr und Retter annehme? Denn die Bibel sagt uns, dass es ein Deadline gibt. Wir haben noch wenig Zeit. Wie handeln wir jetzt? Wie handeln wir daraus nach dieser Information? Verwalten wir unsere Zeit jetzt selber? Verwalten wir unseren Alltag, machen das, planen das mit einer App? Verlassen uns auf eine App und sagen, dass diese App ist das, was uns sagt, wie wir unseren Alltag, unsere Zeit verwalten? Gehen wir zu Psalm 90. Perfekte Position gehabt. Jennifer, kannst du lesen von 11? Also Jennifer Gladbach, ne? Ich bin Gladbach. Also, packst du es? Kannst du lesen von 11 bis 17? Okay. Ein Gebet Moses, also Psalm 90, Vers 1. Ein Gebet Moses des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, du bist Gott. Amen. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangene ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell entteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, dein Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Amen. Immer wenn ihr gerne liest, dass ihr immer gedenkt, dass ihr keine Knechte sind, sondern Kinder Gottes geworden sind. Durch deine Gnade. Das heißt, das, worum dieser Psalmist hier gebeten hat, hat Gott gehört. Nämlich, er hat Jesus Christus geschickt, um die Sünden, um uns zu seinen Söhnen, zu seinen Kindern zu machen. Und hat passieren? Was wird nach dem Tod passieren? Wie eigentlich wird es vergehen, deren Jahre? Und unsere Handlung daraus, dass wir diese Zeit, die wir haben, die uns verbleiben, dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen, dass, wenn es hochkommt, werden die Menschen 80 Jahre leben, diese gottlosen Menschen. In 50 Jahren werden die meisten Menschen also die älteren Menschen, in 50 Jahren werden die nicht mehr da sein. Dass wir denen die Ernstigkeit der Lage, vermitteln. Dass wir denen, wie unsere Handlung sollte jetzt sein, Leute, ihr habt nur noch wenig Zeit. Ihr wisst doch ganz genau, dass in 50 Jahren von jetzt sind wir nicht mehr da. Wo werden wir dann sein? Wo werdet ihr dann sein? Macht ihr euch keine Gedanken darüber, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ob es ein Leben nach dem Tod gibt? Weil, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, ne? Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist, da sind die Gläubigen, okay, da können die sagen, okay, wir haben halt falsch, wir lagen halt falsch, es gibt kein Leben nach dem Tod, alles gut. Okay, dann haben wir, ja gut, dann haben wir halt diese paar Jahre halt mit dem Glaube gelebt, als ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber dann, das Ergebnis würde einfach, es würde keine Bedeutung haben. Unser Konsequenz daraus wäre keine tragische, wäre nicht tragisch. Aber wenn es andersrum ist, dass wir doch recht haben, dass es doch wahr ist, dass Gott es sein Leben gibt nach dem Tod, wenn es doch wahr ist, dass wir Menschen ewig leben und nicht nach dem Tod aufhören zu existieren, dann haben die gottlosen Menschen ein richtiges Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Weil die Bibel erklärt uns hier, dass es ein Zorn vorbei, es läuft ja wieder alles, jetzt geht wieder jeder, jeder normal arbeiten. Es brauchen die Menschen keine jeden Tag Wort Gottes in Facebook, kein jeden Tag Wort Gottes in Instagram oder kein jeden Tag Predigt. Ich brauche nicht mehr jeden Tag, ich brauche nicht mehr jeden Sonntag zur Gemeinde zu gehen. Die Corona-Krise ist jetzt vorbei. Na, wir können jetzt wieder gechillt alles sachte machen. Nein, unsere Handlung muss davon ausgehen, nach der Zeit, die wir haben, nach diesem Deadline, siebten Deadline, die Handlung, unsere Handlung daraus, sollte danach gehen, Corona oder kein Corona, es gibt ein krasseres Virus als Corona, nämlich der Unglaube. Der Unglaube ist noch viel gefährlicher als Covid-19. Der Unglaube hat dazu geführt, ist eine Frucht von Covid-19. All diese ganzen die ganzen Probleme, die ganzen Leid auf dieser ganzen Welt, all diese ganzen Sachen sind Früchte von einer Wurzel, nämlich Unglauben. Und genauso ist dieser Virus, dieser Covid-19. Sind Früchte, das ist nichts im Vergleich, ist nicht ansatzweise so gefährlich wie der Unglaube. Der Unglaube ist sehr gefährlich. Der Unglaube sieht man, der Mensch kann sehr gut sein. Der Mensch kann sehr hilfsbereit sein, er sieht so gut aus, er tut so viel Gutes, spendet so viel, er ist so hilfsbereit, er sagt immer Hallo, er sagt, und er ist nie wütend. Seine Familie, der hat Familie, der Kinder, der hat sein Haus, ist ein Vorbild. Aber er hat Unglauben, er will von Gott nichts hören. Er vertraut auf seinen Verstand. Er ist infiziert mit diesem Virus, nämlich Unglauben. Und dieser Unglaube ist, diese Symptome davon muss man nicht immer sehen. Der Mensch muss nicht die ganze Zeit ein Mörder sein, muss nicht die ganze Zeit ein Betrüger sein oder jemand, der ein Satanist ist. Der Mensch kann einfach ein ganz hilfsbereiter Mensch sein und ganz Gutes tun und so friedlich sein, aber er ist infiziert. Er ist positiv. Positiver Unglaube. Positiv diagnostizierter Unglaube. Sieht man, wie gefährlich dieser Unglaube ist. Und dieser Unglaube wird die Auswirkung davon kann nicht nur zum Tod führen, zum jetzigen Tod, sondern zum ewigen Tod führen. Corona wird dich umbringen können, vielleicht den Leib töten können, aber nicht die Seele. Da müssen wir die Menschen davon aufmerksam machen, dass es noch einen krasseren Virus gibt als Covid-19, nämlich der Unglaube. Ja, so, wir sollten als Gläubige unsere Handlung, unsere Pragmatik aus der Zeit, wir sollten jeden Tag unsere Zeit an Gottes Händen legen. Unsere Zeit wollten wir Gott geben, dass er das für uns managt, dass er das für uns organisiert. Dass er sagt, okay, selbst wenn wir laut der Welt nicht viel gemacht haben an dem Tag, wissen wir, dass wenn wir Gott diesen Tag übergeben haben, wenn der Heilige Geist uns geleitet hat, dass wir einen erfolgreichen Tag hatten. Der Tag war erfolgreich, nicht weil du heute all deine Sachen erledigt hast, oder weil du heute die Klausur bestanden hast. Dein Tag war erfolgreich, weil du das getan hast, was Gott dir gesagt hat. Weil du dich auf Jesus Christus verlassen hast. Weil du ihm deine Zeit gegeben hast. Psalm 31, 9, 16. Psalm 31, 16. liest was Falsches. Ja. Besser da drüben? 1 bis 5 lesen. 2 Zeit uns angeguckt haben, wo wir die Zeit gesehen, gecheckt haben, was da los ist. Wie gehen wir dann vor? Wie handeln wir danach? Zeit erreichen. Na? Die Zeit Destination ist, das ist genau, eine Bestimmung, oder? Ich würde sagen, Bestimmung ist eher besser. Destination. Eine Bestimmung als Destiny. Ziel ist schon, Ziel ist auch richtig. Ja, weil meiner Destination ist Endziel sozusagen. Genau. Das Ziel ist ein Ort. Das Ziel ist eine Person. Das Ziel ist ein Status, ein Zustand. Das Ziel der Zeit ist einmal Jesus Christus. Jesus Christus ist einmal das erste Ziel, ihn anzunehmen, Jesus Christus anzunehmen. Ne? Die Zeit ist, wenn wir uns die Bibel lesen, über die Bibel lesen, dann sehen wir, dass alles dreht sich herum um Jesus Christus. Alles was passiert. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Alles dreht sich um Jesus Christus. Das Ziel ist, am Ende da anzukommen, wo Jesus ist. Wenn du im Himmel kommst, wenn du im Himmel bist und Jesus ist nicht da, dann geh wieder raus. Geh da nicht hin. Da ist kein Himmel. Da, wo Jesus ist, da ist der Himmel. Wenn ich im Himmel bin, ne? Dann, wo ist Jesus? Wo ist Jesus bitte? Nein, ich will Jesus. Zeig mir niemand anders. Ich will Jesus sehen. Ist Jesus da? Alles klar, dann weiß ich, dass ich hier richtig bin. Wenn Jesus nicht da ist, dann sage ich, ey, es ist egal wie schön das ist, egal wie viele schöne Häuser, alles drum und dran, wie schön, wie lecker die Früchte hier sind. Wenn Jesus, wenn ich diese Person nicht hier sehe, bin ich nicht hier raus. Hol mich hier raus, bitte. Ne? Direkt laufen, weglaufen. Weil Jesus ist derjenige, der sagt, okay, du bist im Himmel. Wenn er nicht da ist, sei dir, egal wie schön es aussieht, egal wie schön weiß, gelb, du bist in der Hölle. Das ist Hölle, weil Jesus ist nicht da. Es ist eine Vision, jemand will dich reinlegen, will dich verwirren. Weil all diese ganzen Sachen, diese ganzen Lichter und dies und das, sind alles Dunkelheit, wenn das nicht Jesus ist, wenn das nicht von Jesus kommt. Amen. Das heißt, du musst gucken, das Ziel für dich ist Jesus Christus. Das ist jetzt, wenn wir uns die Zeit angucken, was will die Zeit noch sagen? Jesus. Jesus, ich will Jesus finden. Und wenn wir dann Jesus gefunden haben, Jesus, ich habe Jesus angenommen. Die Arbeit. Lebe ich nur noch für ihn. Die Schule mache ich nur noch für ihn. Mein Hobby mache ich nur noch für ihn. Das Leben mache ich nur noch für ihn. Ne? Das Ziel der Zeit, die apophetische Zeit, ist einmal Jesus Christus. Wenn Jesus nicht da ist, dann ist es nicht Himmel. Und dann gibt es einen Ort. Ne? Jesus hat gesagt, ich habe euch einen Ort. Ich bereite einen Ort für euch vor. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt, hat er gesagt. Ist so, ich habe einen Ort. Bereite einen Raum für euch. Und dieser Ort gehört zu dem Ziel von der Zeit. Und dieser Ort erreicht nur die Menschen, die eben Jesus Christus angenommen haben, zu seinen Kindern geworden sind. Ja? Dieser Ort, diese Zeit, bis wir zu diesem Ort kommen, es ist die Bibel beschreibt es als ein Rennen. Kein Rennen ist das, diese Zeit. Wir sind alle auf der Strecke, wir rennen, wir gehen, wir kriegen, wir gehen. Angela Merkel, als jeder normale Penner, also jeder normale Obdachlose. Wir haben alle dieselbe Zeit, dieselbe Strecke. Wir laufen alle dieselbe Strecke. Egal wie viel Geld du hast auf Konto, egal wie viel Ansehen, wie viel Status du hast, alle haben dieselbe Strecke. Und diese Strecke hat ein Ziel. Das Endziel ist dieser Ort. Dieser Ort ist egal, wie du angefangen hast. Ist egal, ob du gut angefangen hast. Die Frage ist, wie hast du aufgehört? Wie hörst du auf? Hast du immer noch den Glauben? Bist du noch im Glauben von Jesus Christus oder nicht? Die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten die Ersten. Ist egal, wer gut angefangen hat, wie man angefangen hat. Es ist gut, wenn du gut angefangen hast, aber sei dir bewusst, dass du immer noch den Glauben haben solltest, wenn es soweit ist, dass du nicht vor Gott stehst und Gott dich fragt, warum bist du, soll ich dich reinlassen? Ja, ich habe doch so viel gefastet, ich habe doch so viel gebetet, ich habe doch so viel gezahlt, ich habe so viel Geld. Jesus ist der Grund, warum ich hier bin. Jesus ist der Grund. Ich habe keinen Grund, ich verdiene es nicht, hier zu sein. Nur Jesus, ich vertraue mein ganzes Vertrauen auf einen Jesus Christus, auf dieser Mann, der sich geopfert hat, der sein Leben gegeben hat für die Menschen. Und damit auch für mich, auf den habe ich mich verlassen. Deswegen bin ich hier. Nicht auf mich selber, nicht auf mein Werk. Das heißt, so musst du, daran musst du glauben. Und so muss das bis zum Ende sein. Na? Lesen wir Matthäus 24, 13. Matthäus 24, 13. Ans Ende, der wird gerettet werden. Ganz gesprochen haben, wegen dieser Israel, Pro-Israel-Leute, die halt glauben, weil sie Juden sind. Also weil ich Jude bin, habe ich ja schon, bin ja schon Gottes Volk gegangen. Da brauche ich mir eigentlich auch keine Sorgen zu machen. Nur weil du Jude bist, sagt das nicht, dass du gerettet sein wirst. Okay. Es ist keine ethnische Geschichte. Ja schon, es ist schon eine ethnische Geschichte, aber diese Herkunft kannst du nur bekommen, wenn du Jesus Christus annimmst, nicht wenn du als Jude geboren wirst oder wenn du im Judentum eingehst. Mhm. Wenn du von Abraham abstammst oder von Moses abstammst. Schön, weil er manchmal. Mhm. Das war schon ein bisschen angewandt. Mein Vater ist Moses. Ich bin Jude, ich bin beschnitten. Das heißt, ich hab schon ausgesorgt. Nee. Hm. Wenn Gott will, kann er aus Stein Kinder erwecken. Seine Kinder erwecken. Aber er hat gesagt, durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Du bist ein Kind Gottes und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du dieses Ziel erreichen, diesen Ort erreichen. Ja, wunderbar, dass er gesagt hat, dass selbst die Stiele jetzt auch mit Matthäus, Römer, ja, also Römer 2, Vers 28. Anerkennung kommt nicht von Menschen, nicht von Beschneiden, nicht von Religion. Anerkennung kommt allein von Jesus Christus, von Gott. Dann kannst du ein Screenshot machen. Deswegen Glaube. Ne? Am Anfang den Glauben, am Ende den Glauben. Nicht am Anfang den Glauben, am Ende Werke. Am Anfang glauben, in der Mitte anfangen zu Werke zu weiterzumachen. Und dann glaube an Jesus Christus alleine für deine Rettung. Laufe den Lauf, laufe die Strecke mit diesem Glauben, dass er es getan hat, nicht du. Und beende diesen Lauf mit dem Glauben, dass er es getan hat für dich. Ne? Weil nicht jeder, der gut anfängt, nicht jeder, der Freude hat am Anfang, nicht jeder, der sich freut und sagt, oh, Jesus Christus, nicht jeder wird am Ende das weiterhin behalten. Manche Leute haben Freude, wenn ich Jesus Christus angenommen habe, ja, und sagen, ja, ich bin angekommen, ich habe das Ziel erreicht. Aber dann, wenn man sich deren Leben später anschaut und fragt, okay, wie sieht es eigentlich aus, hast du hier in Jesus Christus, ist er immer noch... Ja, man lebt halt, ne? Ich glaube schon, aber ich meine, es gibt ja auch andere Wege, es muss nicht nur ein Weg sein. Es kann ja auch doch der einzige Weg. Er ist doch der einzige, der deine Sünden bezahlt hat. Wie kommt es, dass du jetzt sagst, dass es andere Wege gibt? Oder wie kommt es, dass du jetzt sagst, dass du nicht mehr weitermachen kannst, weil es zu viel ist? Ja, guck mal hier. Matthäus 13, 18. Ist sie noch da? Ja. Okay, kannst du lesen von 18 bis 21 und dann liest Mois von 22 bis 23. Werke dafür sorgen soll, dass wir gerettet werden. dass wir an diesen Ort kommen, sondern dass wir allein Jesus Christus als die Person sehen, als Grund sehen, warum wir an den Ort kommen, warum dieser Ort unser Zuhause ist, wegen Jesus Christus. Er ist das erste Ziel und durch ihn werden wir an diesem zweiten Ziel, diesen Ort, kommen. Ja? man heute beobachten kann. Er hätte die Möglichkeit, sich sein Imperium aufzubauen. Frauen, kein Problem. Ne? Er hat gesucht, er hat seine Möglichkeit. Stell dir mal vor, wenn du so eine Möglichkeit hast, ne? Dann sagt man dir, okay, dann geh lieber, nee, du hast entweder diese Option oder du kannst dich entscheiden, als Sklave zu leben und in Verfolgung zu leben. Wer im Fleisch würde sagen, okay, ich werde Sklave leben? Welcher dieser, heute dieser Black Power Leute, keiner von denen, niemand würde, ich will ein King, ich will ein König, ich muss ein König, ich muss meinen, wir sind Pharaonen, wir sind das Volk, wir sind die Ersten, wir sind die, jeder würde, niemand würde ablehnen, dieses Angebot ablehnen. Selbst wenn man wüsste, okay, ich bin eigentlich ein Hebräer, ich bin eigentlich kein Ägypter, aber also, ich nicht sagen, ich bleib lieber. Der würde niemals zulassen, dass es rauskommt, dass er Hebräer ist. Und, ey, ich bin kein Hebräer, ich bin Frau. Er wird alles tun, um das zu verteidigen. Bloß nicht dieses Anrecht. Ich werde auch Gott dienen als Pharao. Ich werde auch Gott ein Haus bauen. Genau. Ich werde auch Gott ehren. Ich werde ein guter Mensch. Ich werde versuchen, den Menschen auch zu helfen. Als Sklave, nein, ich kann nicht als Sklave gehen. Ich kann nicht das Ganze hier aufgeben. Aber Moses hat gesagt, er hat es als Wert, die Schmacht von Jesus Christus, er hat Jesus erwähnt, er hat gesagt, wegen Jesus hat er gesagt, lieber Jesus Christus. Ne? Lieber Jesus Christus als all diese ganze Reichtum, diese ganze Macht, diese Ehre, all das, Jesus Christus ist viel wertvoller. Ne? Hier. Lies doch mal vor. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden. Er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus, das von Jesus Christus, die Schmach, das was Jesus Christus gibt, für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Das spricht für mich persönlich. Das ist für mich. Das muss uns klar werden, dass all diese Sachen, die wir hier sehen auf dieser Welt, dieser Genuss der Sünde, wenn du das vergleichst mit Jesus Christus, wenn du mit seinem Schmach das vergleichst, des Christus, wenn du das mit so diese hier beschrieben, die Schmach des Christus. Wenn du das damit vergleichst, siehst du, das ist gar nichts. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus Christus einatmen eingibt. Er hielt das für größeren Reichtum als die Schätze, die in Ägypten waren. Ägypten hatte viele Schätze. Denn er sah die Belohnung an. Ja? Moses, bester Mann. Durch den Heiligen Geist natürlich, ne? Das ist ja nicht Moses, der es selber von sich aus getan hat, sondern er hat geglaubt. Wüste und denkst die ganze Zeit in der Wüste über diesen Cocktail, den du trinken könntest in Ägypten, über diesen Swimmingpool, über, ne, du denkst, du hast alles im Kopf, im Gedanken, der Teufel kommt dir mit diesen ganzen Verführungen an, du wüsstest, wo du eigentlich, Moses, du wüsstest eigentlich, wo du sein könntest jetzt, ne? Während Moses auf dem Boden schlief, in der Wüste, kommt ja der Teufel an und sagt, du, guck mal, du weißt ganz genau, wo du hättest jetzt schlafen können. Ne? Du weißt ganz genau, du hättest jetzt richtigen Chillen gehabt. Du kannst immer noch zurückgehen. Du kannst immer noch versuchen, dich das rückgängig zu machen. So, diese ganze, du musst dich ja vorstellen, was er für Kämpfe dann, wie der Teufel ihm bestimmt angekommen ist. Mhm. Komm, geh doch zurück. Vor allem die Kinder Gottes, wie die Kinder Gottes ihm ankamen. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Hätten wir doch lieber Pharao vertraut. Ne? Die Kinder Gottes, die er mitgeschleppt haben, wohl, selbst die hat der Teufel benutzt, um ihn sozusagen zurückzuziehen. Aber er hat durchgezogen durch den Heiligen Geist. Ja. Durch den Glauben. Manchmal war knapp, ne? Aber durchgezogen. Die waren schon schlimm, diese Kinder Gottes, diese Israeliten. Ja. Also wir sehen, das Ziel ist wertvoll. Das Ziel, diesen Ort, ist wertvoll. Es lohnt sich, Jesus Christus als größer, als wertvoller zu sehen, als all das, was uns die Welt anbieten kann. Ja? Stell dir mal vor, was wäre, wenn Moses, hätte Moses sich anders entschieden, hätte er gesagt, ich nehme mein Ziel, genauso wie diese Jugendliche, diese Umfrage, der Tier 2%, wir wollen Macht und Einfluss. Die Menschen, ich habe ja am Anfang diese Umfrage gelesen, was gemacht wurde, was ist das Ziel des Lebens heutzutage, die Jugendlichen. Hier drei, manche wollen Geborgenheit in der Familie, andere wollten zeigen, was sie können. Wir wollten allen zeigen, dass sie etwas können. Ja, und dann einige wollten Macht und Einfluss. Ja, Leben genießen. 53% wollten ihr Leben genießen. Die haben gesagt, ja, was ist das Ziel des Lebens? Warum lebst du? Ja, ich will mein Leben genießen. Stell dir mal vor, hätte Moses so eine Denkweise gehabt, wäre das Moses Ziel gewesen, niemals hätte er sein Leben in Ägypten aufgegeben. Safe hätte gesagt, ey, ich weiß, ich bin Hebräer, aber ich will mein Leben genießen, ja? Ich will Geborgenheit, ich will Familie aufbauen, ja? Ich möchte es allen zeigen, dass ich etwas kann. Ich möchte Macht, ich möchte Einfluss. Wäre das die Denkweise von Moses gewesen, niemals hätte er das gemacht. Das wäre seine Strategie gewesen, weil die Strategie dieser Menschen, die planen ja, die wollen so sein wie diese Berühmtheiten. Moses hatte aber eine ganz andere Strategie. Seine Strategie war, ja, hier werde ich ein bisschen leiden und so, Drängnis, kein Problem, aber danach, dann mache ich dick, da sitze ich da und feiere mein Leben und lebe mein Leben mit Jesus Christus. Das war seine Strategie und das sollte unsere Strategie sein. Weil diese Strategie der Welt, wir haben gesehen, Michael Jackson, was hat er erreicht? So viel erreicht, so viele Menschen, Millionen an Anhänger gehabt. Aber niemand von diesen Anhängern, keine von dieser Million, niemand konnte sein Leben retten. Niemand konnte sein Leben verlängern. Mit 50 ist er gestorben. Die Millionen Menschen konnten ihn nicht retten. Nur einer kann ihn retten. Nur eine Person konnte ihn retten. Jesus Christus. Und diese hat er nicht gehabt. Und wir beten, dass ich bete, dass er das seinen Tod, vor seinem Tod das getan hat. Dass er. Denn er war ja nicht Atheist, sondern er war schon jemand, der glaubte, dass es einen Gott gibt. Er hat sogar gesagt, dass er die Bibel sogar liest. Ja? Und später einfach, dass ein so einer Michael Jackson Jesus Christus. zu Problemen. Du wirst zwar vielleicht Sachen erreichen, aber nicht ohne Sorgen. Du wirst immer wieder Sorgen machen um dein Geld. Gucken, ja, wie soll ich das behalten? Soll ich das verwalten? Soll ich das mich darum kümmern? Soll ich das genug beschützen? Aber mit Jesus Christus haben wir die perfekte Strategie. Denn diese kurze Zeit, die vergeht wie ein Dampf, wie ein Schatten. Diese kurze Zeit im Vergleich zu der Ewigkeit ist nichts. Ja? Und deswegen, diese Strategie, die Moses benutzt hat, das ist die Strategie, die wir benutzen sollten für unser Leben. So sollten wir die Zeit, unsere Zeit verwalten, unsere Zeit Jesus in die Hände legen, Gott in die Hände legen. Und ihm vertrauen. Praise the Lord. Halleluja. So, ich bin, damit sind wir durch.